Hallo und willkommen zu dieser kleinen Beitragsreihe innerhalb des Campus Radio Indiewelle. Mein Name ist Nils. Und ich bin Nina. Und wir beide sind Teil der Filmredaktion, die diese Woche überall in Kiel unterwegs ist, denn das Filmfest Schleswig-Holstein ist in der Stadt. Genau, und Donnerstag hat es angefangen mit dem Film Electric Girl von Siska Riemann. Das Ganze lief innerhalb der neu eingeführten Lushan-Reihe. Die Lushan-Reihe, Nina, was ist denn das eigentlich? Lushan ist eine Woche vorm eigentlichen Filmfest, das ja 3 Tage läuft. Und dabei werden ausgewählte Filme in allen Kinos in Kiel gezeigt. Und wir haben uns dabei natürlich nicht die Chance entgehen lassen, mit der Regisseurin von Electric Girl, Siska Riemann, ein kurzes Interview zu führen. Allerdings ist dieses kurze Interview tatsächlich zu einer halben Stunde geworden. Aber dadurch haben wir einfach gesagt, das geben wir hier einfach mal komplett frei für euch. Ja, doch lassen wir Siska nun erst einmal selbst zu Wort kommen. Als erstes haben wir gefragt, wie gespannt sie auf die Reaktion des Publikums ist. Oh, sehr gespannt. Ich vermute mal, dass sie wie immer etwas verstört sein werden danach und viele Fragen haben. Weil der Film auch sehr aufwühlend ist. Also das war meine Erfahrung jetzt beim Max Ophüls, dass die Zuschauer sehr aufgewühlt aus dem Film kommen. Auch sehr energetisiert und auch positiv, aber mit was ist mit der los? Wollen wir uns vielleicht duzen? Dieser Bitte sind wir natürlich schnell nachgekommen. Und dann haben wir Siska gebeten, stelle dich doch einmal für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, vor. Huch, ist schwierig, mich selbst vorstellen. Das ist total schwierig. Also vielleicht könnte man sagen, ich komme eigentlich vom Comiczeichnen. Darüber bin ich eigentlich erstmal bekannt geworden, dass ich Comics gemacht habe mit Gerhard Seifried zusammen, einem ziemlich bekannten Comiczeichner, dem, sagt man, Chronisten der 68er oder so, also mit den schwarzen Anarcho-Menschen, sehr politischen Comics haben wir auch gemacht, Science-Fiction-Comics. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mal aus Geldnot Drehbücher zu schreiben und Kurzgeschichten und bin dann da irgendwie über die Drehbücher habe ich dann mein erstes Projekt, es wurde verfilmt, Die Hunde sind schuld, hieß das. Und so ging es dann irgendwie so weiter. Dann habe ich weiter Drehbücher geschrieben und irgendwann hat mal jemand gesagt, Siska, das musst du selber drehen. Und ich habe gesagt, bloß nicht. Und irgendwie hat sie mich dann überzeugt. Und daraus ist dann irgendwann mal Lollipop Monster geworden, mein erster Film. Und der Film wurde bereits beim Max Ophüls Preis gezeigt. Wie waren denn dort die Reaktionen? Ja, es war total schön. Also es waren wirklich euphorisierte Menschen. So, weil der Film hat ja ganz viel mit Euphorie zu tun. Es geht ja um so einen manischen Rausch. Und das steckt an. Also die Hauptfigur Viktoria Schulz spielt die. Das steckt an. Man ist danach auch in so einem energetischen Zustand. Und das war sehr schön zu sehen, auch einfach das erste Mal so mitzuerleben, wie das Publikum mitgeht, wie der Film immer schneller wird, immer mehr Fahrt aufnimmt, dieser immer mehr sich so entfalten kann. Das geht schon so ein bisschen in meine nächste Frage. Die nächste Frage war nämlich, wie würde die Regisseurin aus ihrer Sicht Mia beschreiben? Na, sie ist eigentlich ganz, ganz sensibel, dünnhäutig und völlig überfordert von sich und ihren Gefühlen und merkt einfach gar nicht, wie sie immer mehr so sich daneben benimmt eigentlich oder wie sie immer mehr so abdriftet in diese Psychose, die sie da spielt. Oder manischen Rausch, das ist ja also einfach so ihre Gefühle, sie hat diese riesen Gefühle, diese großen Gefühle, da geht es immer gleich ums Ganze so. Und es ist schön, ihr zuzuschauen, finde ich. Also ich schaue ihr wirklich gerne zu dabei, wie sie da immer mehr so auf dem Vulkan tanzt. Aber es ist ja im Kern drin, glaube ich, doch eigentlich ein sehr trauriger Mensch. Also das was dahinter, da gibt es eine zweite Ebene. Die Protagonistin Mia leidet ja an einer manischen Depression. Ja, wobei, Nina, kann man da leiden sagen? Wir haben den Film ja inzwischen gesehen. Im Grunde zeigt der Film, dass diese manischen Phasen ihr irgendwo Superkräfte verleihen. Ja, da haben wir dann aber mal Siska gefragt, sind diese Superkräfte denn, die sich Mia dann da in ihrer Manie einbildet, oder sind die überhaupt eingebildet oder sind die real? Nee, man kann das ja auch nicht trennen. Das ist tatsächlich, also ich würde sagen, die sind echt. Also wenn irgendjemand in dieser Gesellschaft Superheldenfähigkeiten hat, dann sind es die Maniker, würde ich sagen. Also ist eine unglaubliche Power, die sie da entwickelt. Es gibt aber auch zum Beispiel Geschichten von Müttern, deren Kinder unterm Auto eingeklemmt sind, die das Auto wegstemmen und so weiter. Ja? Also da sind durchaus Kräfte, die in Phasen, wo es wirklich ums Überleben oder so geht, die sind übermenschlich. Und das ist bei ihr auf jeden Fall der Fall. Ich meine, sie kann über Häuser springen und sonst was alles tun. Und jetzt nicht wirklich über Häuser, also ich meine, über Dächer. Janina, gehen wir mal ein wenig tiefer. Wir haben danach nämlich dann gefragt, wie die Regisseurin auf die Filmidee gekommen ist. Denn das Thema psychische Erkrankung ist ja doch ein sehr spezielles Thema. Ja, vermeintlich ist ja manisch tatsächlich nicht so allgegenwärtig, aber irgendwie muss sie auf diese Idee zu diesem Stoff gekommen sein. Da haben wir dann auch mal nachgefragt. Also es ist vor allem, habe ich eine Freundin, die sehr früh in meinem Leben irgendwie, also mit der ich sehr viel zu tun hatte und die sehr, sehr früh auch in ihrem Leben in manische Episode gerutscht ist. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass sie irgendwie komisch ist und konnte das dann auch, ja, ich konnte das sehr hautnah erleben und habe einfach so Muster erkannt, die ich dann auch wiederum von anderen Leuten auch kannte oder heute von anderen Leuten kenne. Ich fand es sehr faszinierend einerseits. Also es ist wie so ein Aufblühen, so ein Schillern, so Spritzen vor Energie und vor Ideen. Und irgendwann kippt das dann. Und das hat mich schon immer fasziniert. Aber mich haben eben, also die menschliche Psyche hat mich auch schon immer sehr fasziniert. Kann man den Film also jetzt als Statement für psychische Erkrankungen sehen, Nils? Die Frage haben wir hier auch gestellt. Ja, ich würde es auf jeden Fall wie ein Statement sehen oder wie eine Haltung, die würde ich auch gerne einnehmen als Regisseurin, zu sagen, dass dieser Zustand eigentlich zutiefst menschlich ist, obwohl sie übermenschlich ist. Aber sie ist eigentlich, sie sieht ja Dinge oder spürt Dinge, die wir manchmal glauben nicht zu spüren, so in unserem normalen Zustand. Oder es gibt ja auch so schön, sie ist halt einfach ein bisschen verrutscht so oder ein bisschen drüber. Ich finde schon, es ist krass, wie man dann auch ausgegrenzt wird. Also in dem Moment, wo man irgendwie anders ist, gibt es ganz schnell so eine Vermeidung oder so eine Ausgrenzung. Das finde ich, muss sich ändern. Es ist keine, also es geht ja eigentlich darum, dass die Menschen wieder reintegriert werden und nicht noch mehr ins Abseits rutschen. Das schon. Im Pressematerial zu dem Film haben wir auch von Ziska auch noch gesagt bekommen, die Manie ist die schönste Krankheit der Welt. Ziska, magst du das uns einmal erklären? Ja, ich kann es natürlich nur von außen sagen, ein bisschen manisch bin ich als Künstlerin sicher auch, aber wie Stephen Fry in seiner Dokumentation A Secret Life of a Manic Depressive beschreibt er eigentlich so Zustände von 10 bis 100, also so ein Arzt, der analysiert das da, und ich würde sagen, als Künstler ist man eh immer irgendwo dazwischen, man ist halt nicht im gemeinen pathologischen Sinne manisch, sondern man ist halt einfach in einem Rausch, in einem künstlerischen, kreativen Rausch, aber deswegen kann ich es halt nicht so beschreiben, wie es erlebt, wenn ich es selbst erlebt hätte. So. Aber es muss ein Zustand sein, in dem alles möglich ist. Das Gefühl von alles zu können und super Kräfte zu haben und alles fügt sich und es muss sich einfach wahnsinnig gut anfühlen. Weil die Maniker sagen immer, ich will gar nicht, also der Zustand, möge der doch für immer anhalten. Und in dem, ich weiß nicht, ob es in dem Presseheft auch drin stand, aber diese Frage, die Stephen Fry dann allen gestellt hat, seinen Interviewpartnern, wenn ich hier eine Box hinstelle und du könntest da drauf drücken und dann wäre deine Manie ein für alle Mal oder die Krankheit ein für alle Mal weg, würdest du auf diesen Knopf drücken? Und die sagen alle, niemals. Weil das Leben wird dadurch so bunt, so anders. Ja? Es ist halt schon scheinbar ein Zustand, der irgendwie geil ist. Ja? Machen wir mal ein kurzes Päuschen, Nina, und erklären, worum geht es in dem Film eigentlich? Also Mia, die Protagonistin, jobbt nebenbei in einer Bar und sucht sich einen Job als Synchronstimme für einen Anime-Charakter. Genau, für einen Anime-Charakter. Und dieser Anime-Charakter ist dann letztlich Kimiko. Und die kämpft gegen das Böse in Form von den bösen Elektrogeistern, die sich, wenn ich mich richtig erinnere, über WLAN-Netze und Steckdosen fortbewegen und die ganze Menschheit letztlich versuchen zu unterjochen. Ziska ist selber Comiczeichnerin und da war unsere Frage, ob sie die Charaktere dann selbst gezeichnet hat. Ja, ich habe die entworfen, also ich habe die Animes entworfen und dann hat ein Character Designer die ausgearbeitet als Trickfiguren und ein großes Trickstudio in Belgien hat die dann komplett animiert in mit allem drum und dran. Das ist eigentlich sehr interessant, weil Siska hat sich tatsächlich zu der Umsetzungszeit ihres ersten Films, Die Hunde sind schuld, vehement geweigert, diesen Film selber als Regie umsetzen zu wollen. Daher war jetzt einfach mal die naheliegende Frage, was hat sich denn da jetzt geändert? Ja, es ist nicht unbedingt angenehm, Filme zu machen. Es ist sehr anstrengend. Und ich finde, weiterhin stehe ich oft da und denke, wie bin ich da nur reingeraten? Weil es ist schon sehr anstrengend. Und ich glaube, ich kann mich ganz gut regulieren und finde auch irgendwie Ruhepole im Leben. Bin jetzt nicht so jemand, die dann nur noch irgendwie gestresst ist. Aber es ist einfach so, es nimmt so viel Zeit und in Anspruch, so viel Kraft. Und man muss es schon wirklich wollen. Und ich glaube, es wird auch weiterhin so bleiben, dass ich sehr genau überlege, was ich mache, wenn ich was mache. Aber ich bin auch nicht freiwillig da gelandet. Also das ist ja das Verrückte. Ich habe mir das irgendwie... Es kommt immer alles so des Weges und dann passieren die Dinge. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe da gar nicht so hingewollt, wo ich jetzt bin, dass ich jetzt Regie mache. In der Vorbereitung zum Interview haben wir auch gelesen, dass die Comic-Szene sehr sexistisch sein soll. Genau, da war nämlich dann davon die Rede, dass es bei Siska sich immer um die Dame handelt, die dann, sie machen jetzt die Farben oder sie sei dann so die Muse oder sowas. Und da haben wir dann einfach mal gefragt, ist das jetzt in der Filmbranche in Ihren Augen genauso? Nee, irgendwie nicht. Aber ich weiß auch nicht, also es geht mir, also im Filmgeschäft ist es auf jeden Fall so, aber mir geht es komischerweise nicht so. Woran das jetzt ausgerechnet liegt, keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, also, dass ich sehr ernst genommen werde mit dem, was ich mache. Aber ich kenne natürlich ganz komische Momente, wo sich Produzenten mit mir irgendwie stundenlang über einen Stoff unterhalten und dann im Gehen wollen sie mir nur die Zunge in den Hals stecken. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt plötzlich kam, wo wir doch eben noch ganz intelligente Gespräche geführt haben und man auch auf die Art und Weise eine Annäherung irgendwie doch etwas seltsam wahrnimmt. Aber sonst habe ich ja das Gefühl, sehr ernst genommen zu werden. Ja. Wahrscheinlich haben einfach alle Männer Angst vor mir. Zu Recht. Du sagst zu Recht, klar, du bist Drehbuchautorin, Regisseurin, Comiczeichnerin und hast dein eigenes Plattenlabel Mehr Records. Sag mal, Siska, wo nimmst du all diese Energie dafür her? Ja, ich glaube, dass ich durchaus zum Teil manisch bin. Also ich würde mal schätzen, dass es nicht so ein sehr großer Anteil ist, weil ich schlafe sehr gut und kann mich auch gut entspannen, aber... Ich glaube, so ein Teil von mir hat auch dieses künstlerisch-manische auf jeden Fall. Vielleicht ist es, keine Ahnung, 30% oder keine Ahnung, changiert wahrscheinlich. Ja, kommen wir langsam zum Ende zu den Fragen, die wir vor dem Film gestellt haben. Wir waren nämlich interessiert, Nina. Gab es eigentlich ein reales Vorbild für Mia? Ja, es gibt eine Frau in Berlin, die als Synchronsprecherin gearbeitet hat, also eine Schauspielerin. Und die hat eine Manga-Serie vertont, also als ihre Stimme für der Heldin geliehen. Und hat dann halt irgendwann genau wie Mia geglaubt, dass sie das ist, dass sie das selber wirklich ist. Und ist dann durch die Stadt gerannt und dachte, sie muss die Welt retten. Die hat auch eben einen Film gemacht, einen kleinen Dokumentarfilm. Ich habe sie leider nie kennengelernt, aber ich bin ja nicht die einzige Autorin dieses Projektes. Es gab schon mal ein Autoren-Regie-Team vor mir und die haben auch mit ihr Kontakt gehabt. Und sie hat auch einen Film selber gemacht, der Die schönste Krankheit der Welt heißt. So ein kleiner, in 4:3 gedrehter Mini-Dokumentarfilm, wo sie einfach andere Menschen in manisch-depressive interviewt über deren Leben und über deren manische Zustände. Ich fand ihn sehr interessant. Ich sage übrigens bewusst manisch-depressiv, weil meine Freundin, die immer diese manisch-depressiven Kreise dreht, mir das so eingebläut hat. Die sagt, sag niemals bipolar, das ist eine Lüge. Sie sagt einfach, es ist fucking manisch-depressiv. Du bist entweder manisch oder du bist depressiv, aber du bist nicht la-la-la bipolar. So, das ist nicht so dieser medizinische Begriff verharmlost das Ausmaß der Katastrophe. Weil das Schlimme an der Krankheit ist ja nicht die Manie, sondern die Depression, die unweigerlich folgt auf die Manie. Was wir ja hier am Schluss des Filmes so schön mit dem Wasser eigentlich, der Schluss des Filmes ist eigentlich der Sturz in die Depression, das Abkühlen aus dem Zustand dieser hohen Elektrizität, in dem sie sich da befindet. Ich habe auch schon gehört, dass Christoph ihr Ruhepol am Ende sein soll. Ich liebe Studentenradios, weil sie einfach gut vorbereitet sind. Was glaubst du, was ich schon für Interviews gegeben habe? Es ist toll. Ja, ja. Das ist genau das. Aber als ich das erste Mal so eine ganz rohe Fassung, es war so eine Strukturfassung eigentlich dieses Drehbuchs gekriegt habe und man mich gefragt hat, ob ich das machen will, habe ich als allererstes gedacht, das sind diese beiden Pole dieser Krankheit. Und die wohnen übereinander. Also sie wohnt oben, er wohnt unten. Und wir haben das Ganze auch genau dementsprechend inszeniert, umgesetzt. Mein Kameramann hat in den Bildern, in Christophs Wohnung ist immer ein Dolly, ist immer ein ganz, also das Bild ist fast stehend, kaum bewegt, alles sehr kontrolliert, dunkel. Und bei ihr oben ist alles ständig Handkamera und eher bunt und quirlig und laut und schrill. Und auch vom Sounddesign ist unten alles gedämpft und mumpfig und er bewegt sich auch kaum. Er ist ja so ein Slacker. Er hängt ja immer in seinem Sessel oder im Bett rum. Er schafft es ja gar nicht aus der Wohnung raus und sie ist die ganze Zeit am Rumtrudeln und sie zerrt ihn dann aus seiner Wohnung raus und ganz am Ende ist er das auch wiederum, der sie dann rettet. Ja. Janina, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns dann erstmal von Siska verabschiedet und sind ins Kino gegangen und haben uns Electric Girl dann angeguckt. Wir werden jetzt an dieser Stelle natürlich nicht den ganzen Film spoilern, aber wir versuchen mal so ein paar Punkte, die uns aufgefallen sind oder die Siska uns halt vorher auch schon gesagt hat, mal so ein bisschen zu beleuchten. Also vielleicht erstmal grob die Geschichte dahinter. Mia lernen wir kennen und ist eine, ja, wie alt würde man sie schätzen? Anfang 20 würde ich schon sagen. Ja, so Anfang 20. Und sie wird innerhalb der ersten 5 Minuten im Film tatsächlich als eine Synchronsprecherin für einen Anime-Film. In diesem Anime-Film geht es um Kimiko, die versucht, Japan zu retten, denn Japan wird angegriffen von Elektrogeistern, die durch WLAN-Netze und Elektroleitungen kommen und versuchen, die Menschheit zu unterjochen. Genau, Nina, aber irgendwann zeigt sich auch so ein bisschen, dass Mia anfängt zu glauben, sie wäre selber das Electric Girl, beziehungsweise sie wäre Kimiko und sie müsse jetzt die Welt retten vor halt diesen Elektrogeistern. Und das mündet manchmal in echt seltsame Situationen in der Realwelt. Ja, also ich erinnere mich da zum Beispiel an eine tote Ratte, die innerhalb des ganzen Films so ein bisschen ein wiederkehrendes Element ist. Zu Anfang legt sie die tote Ratte wirklich noch mit dem Kehrblech und bloß nicht anfassen und wir müssen zusehen, dass das Vieh so schnell wie möglich wegkommt. Und nachher ist diese Ratte ihr Haustier. Die tote Ratte. Aber ja, da soll sich jeder das selber gerne angucken. Und ja, wir haben dann auch noch so, was Siska auch schon vor uns einmal darauf aufmerksam gemacht hatte, gesehen. Es gibt ja zum einen Mia, diese sehr ausgeflippte, aufgeweckte Person. Und in ihrer Wohnung, wenn sie da ist, ist alles bunt, schrill, aus der Hand gedreht, alles ein bisschen verwackelt, mal passt irgendwas nicht oder sowas. Und der krasse Gegensatz dazu ist eigentlich ihr Nachbar, der unter ihr wohnt. Das ist nämlich Christoph. Bei dem sieht nämlich alles ein bisschen gediegener aus. Ja, bei Christoph in der Wohnung ist alles grau, blau, grün, recht dunkel, düster. Und ja, eine Kamerafahrt ist schon sehr viel Bewegung für die Szenen, in denen Christoph gezeigt wird. Ja, weil Christoph selber ist halt nicht so ein beweglicher Typ. Aber ja, also wir können den Film auf jeden Fall empfehlen. Den kann man sich sehr gut angucken. Und es gibt innerhalb des Films nachher auch eine Szene, in der eine sehr lange Unterwasserpassage gezeigt wird. Und da haben wir Siska mal gefragt, wie dreht man sowas eigentlich? Weil ich glaube, es sind 5 Minuten Unterwasserszenen. Ich meine, wenn man dann auch noch überlegt, die liegt ja dann wahrscheinlich noch länger im Wasser, um das überhaupt erstmal drehen zu können. Da haben wir mal gefragt, wie hat man das denn bitte gemacht? In Berlin Wedding. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich, oder? Also es ist ein normales Weddinger Stadtbad. Ich wusste ja auch, ich finde ja, aber für mich ist es ja das Praktische an dem Film gewesen, dass ich eigentlich alles, was man irgendwie lernen kann, auf einem Schlag gelernt habe, über das Film machen, abgesehen vom Inszenieren, von Stuntarbeit, Bluescreenarbeit, Unterwasseraufnahmen, in Seilen, Stunts, es war ja alles dabei. War fantastisch. Prügeleien, Ich konnte mich da wirklich so sehr gut fortbilden als Nicht-Studierte. Und ja, das war das Stadtbad Wedding. Das wird dann ausgelegt mit so Matten, irgendwie so unter Wasser, also so dunklen, schwarzen Plastikmatten, irgendwie so festen, dicken, die werden da ausgelegt und alles abgedunkelt außen, sodass kein Strahl Licht mehr reinfällt. Gab es drei Taucher, einer davon ein Kameramann. Und die Victoria wurde mit Gewichten in den Strümpfen immer unter Wasser gehalten und immer kam immer mal ein Taucher an und hat ihr das Wasserdings, das Luft, die Luft an den Mund gesetzt. Und da haben wir das gedreht. Das war für sie die größte Herausforderung des ganzen Filmes, weil es hat wirklich, es ging bei ihr sehr an die Grenzen. Sie hatte Angst gekriegt auch dann irgendwann mit diesem nicht atmen können und es war heftig. Also ist sie unter Wasser quasi mit Luft betankt worden? Also ab an einem bestimmten Punkt irgendwann waren es mehrere Stunden im Wasser so. Und war draußen stand der ich glaube einer der Setrunner mit so einem Fass und hat immer Wellen gemacht mit so einem Stab und einem Fass an einem Stab so. Absurde Situation, ja, aber es war, also sie war am Anfang ist sie immer noch aufgetaucht und irgendwann hat sie sich dann entspannen können. Es gab so einen Moment, so einen Bruch, wo sie gesagt hat, okay, jetzt gehe ich damit. Und die Sprünge ins Wasser rein zum Beispiel, die hat dann noch, hat sie selber einmal, also eine Stuntfrau war auch da, falls sie es nicht hinkriegt. Okay. Und das haben wir alles in diesem, ich glaube, von 10 Meter oder 5 Meter oder sowas. Die Szenen mit den einzelnen Elementen von Mias Kostüm, haben die lange gedauert zu drehen unter Wasser? Ja, und da fragt man sich, Mia zieht sich innerhalb dieses Films ja quasi ein, ja, Bibu aus der Sesamstraßen, gelbes Kanarienvogelartiges Oberteil an, das nachher in dieser Wasserszene einfach im Wasser steht. Also sie ist inzwischen weg, aber das steht noch so im Wasser. Da haben wir mal gefragt, ist das denn real oder wurde das am Computer irgendwie da reingebaut? Es sind ganz viele, es war natürlich unter diesem Zeitdruck, ist man immer, man rudelt da ja immer so durch und ist immer erstaunt, dass es am Ende irgendwie so ein Puzzle ergibt. Das war ein Bild, das ich schon gerne haben wollte, diese Teile einzeln, aber es gab dann, dass es das ja auch noch in dieser Ruhe da war, es ergab sich dann, dass wir auf dem Monitor gesagt haben, lass uns das mal noch ein bisschen stehen lassen. Ja, ich finde das auch ein sehr starkes Bild, das hat auch was gerade nicht berührendes. Farben sind ja ein zentrales Thema in dem Film. Mia hat blaue Haare. Da haben wir gleich mal gefragt, hat die Haarfarbe eine besondere Bedeutung? Gerade in Bezug darauf, weil blaue Haare haben wohl in Mangas auch noch eine ganz besondere Funktion oder Bedeutung. Wir sind jetzt beide keine Experten dafür, aber ja, wir haben eine Comiczeichnerin, da haben wir sie einfach mal gefragt. Ich habe, das war für mich eigentlich der spannendste Teil, weil ich habe irgendwann im Laufe dieser ganzen Vorarbeit war ich bei einigen so Cosplay-Veranstaltungen und habe mich da so reingedacht irgendwie. Und das ist eigentlich, tendenziell sind es immer die Wasserwesen mit den blauen Haaren eigentlich. Also ist das schon meistens eher, die kommen dann aus dem Wasser oder leben am Wasser. Die haben schon immer so unterschiedliche Farben, also Rot, Feuer und so. Aber das Gelb wiederum nicht. Und ich finde, da ist sowas so Archaisches drin, also wie so moderne Götter. Die haben so Superkräfte und jede von den Figuren hat eine eigene Superkraft. Und mit der haben sie auch was Bestimmtes, was sie bekämpfen müssen. Und das fand ich unheimlich spannend. Für Elektrizität fand ich jetzt halt passend der blaue Blitz und Gelb, also dieses Neongelb. War halt einfach so die Kraft der Elektrizität. Das ist ja eine Göttin quasi, so eine Superheldin, was auch immer, die halt mit Blitzen zu tun hat und die Elektrizität sehen kann, die andere nicht so. Und der Name des Anime-Charakters Kimiko hat ja auch eine Bedeutung? Also ich habe vorher noch kurz nachgeguckt, das heißt so viel wie nobles Kind. Ja, oder einfach nur Mädchen, glaube ich auch. Nobles Mädchen oder kleines Kind. Wir haben tatsächlich Bedeutungen gehabt, Lucy und ich. Also wir haben ja das Drehbuch irgendwann überarbeitet und dann haben wir auch ganz viele Namen gehabt. Und mir war es dann eigentlich lieb, dass er eine Neutralität auch wieder hat. Das wäre das, war dann so ein bisschen dicke, mit so viel Symbolismen immer alles. Es gab da auch einen, der hieß irgendwas. Die Yokai sind ja, heißt ja einfach nur Geister oder Dämonen. Da hatten wir auch Namen von irgendwelchen, es gab, also ich auch nicht mehr genau, schon zu lange her, aber gab es auch, ja. Haben wir immer nach Symbolen, passenden Symbolen und so. Auffällig war, als der Abspann dann lief, dass scheinbar 4 Leute das Drehbuch geschrieben haben. Und also ich kenne mich so ein bisschen aus, viele Köche verderben da gerne den Brei. Oder Nina, hast du da andere Erfahrung? Ich habe jetzt selber keine Erfahrung im Drehbuchschreiben und auch noch nie zu fünft ein Drehbuch geschrieben. Deshalb, wir haben Ziska da, haben wir sie einfach mal gefragt. Es gab eine Regisseurin, die Uridee hatte, eine Kunstfilmerin, und die hat mit der Dagmar das angefangen zu entwickeln. Und dann haben die sich verkracht und die Dagmar saß alleine mit dem Drehbuch da, und dann kam die Produzentin zu mir damit. Und dann hatte ich halt dieses, ich würde sagen, also schon noch ein sehr, sehr grob gestricktes Ding da. Und es war klar, das muss jetzt nochmal richtig gründlich überarbeitet werden. Und da ist die Autorin dann auch noch ausgestiegen, weil sie sich das auch nicht zugetraut hat. Dann habe ich die Lucy reingeholt, meine Co-Autorin von Lollipop Monster. Dann haben wir diese ganze Struktur erstmal erschaffen. Was muss sie eigentlich retten? Wer ist sie eigentlich? Das spielte ursprünglich mal, endete das in Tokio. Und so, und dann haben wir das, ja, und dann habe ich, dann ist Lucy aber nicht die, die dann durchgehend dabei blieb, sondern habe ich am Ende die letzten 7 Fassungen oder was alleine geschrieben. Und dann noch Zwischenfassungen, nochmal jeweils 4. Und so. Das ist eigentlich tierisch anstrengend. Nach dem Film gab es ja Feedback. Genau, wir saßen im Kino und Ziska kam nachher mit den beiden Kuratoren Daniel Grönke und Britta Voss nach vorne, und es konnten ein paar Fragen gestellt werden. Und Ziska hat den Film ja jetzt auch nicht, also es ist eine Schleswig-Holstein-Premiere, aber der Film lief bereits 5-mal nacheinander auf dem Max-Upphüls-Preis. Und Nina, da hast du dann nochmal gefragt: Unterscheidet sich das Feedback hier oben im Norden tatsächlich irgendwie von dem anderen, was sie bisher bekommen hat? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also ich fand die Info ganz spannend von dem einen Mann, der sagte, er hätte dann, also diese Phase, dass er die so genau beschreiben konnte, wo er dann plötzlich gesehen hat, wie krank sie ist. Das fand ich sehr spannend. Und dann gab es ja aber diese andere Haltung dazu, dass jemand gesagt hat, ich habe immer gedacht, ist diese Welt jetzt real oder nicht? Ist es jetzt doch eine Superheldin, ist sie doch eine Superheldin oder nicht? Also diese beiden, das fand ich schön, aber das hatte ich auch beides auch schon mal so ein bisschen gehört. Ja. Nee. Ja, jedes schöne Interview geht einmal zu Ende, Nina. Und damit wollen wir uns einmal bei Ziska bedanken. Bei natürlich dem Filmfest, das uns dieses Interview überhaupt ermöglicht hat. Und auch bei euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ja, wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, wir werden die nächste Woche über mehrere Interviews hochladen. Und am Dienstag, den 14. Mai, ab 22 Uhr, machen wir eine 2-stündige Sondersendung, wo dann nochmal ein paar Stimmen zu Wort kommen, die wir dann da auch noch gehabt haben. Bis dahin können wir jetzt nur sagen: Wir gucken uns weiter auf dem Filmfest um. Wir luschern weiter. Wir luschern weiter und wir sind nachher auch auf dem Filmfest.